Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We continue with the Holy Spirit and Jesus. Es geht weiter mit dem Thema der Heilige Geist und Jesus. Amen. You know, I don't even know what to give this name to call this message. Ich weiß nicht mal, wie ich diese Predigt nennen soll. Because in all, it's as if the Lord is revealing so many things, more than just the Holy Spirit and Jesus. Weil in dem allem offenbart uns der Herr immer mehr und mehr. Amen. Amen. Today I ask the Lord that, you know, it's just the topic. The topic is the Holy Spirit and Jesus. The Holy Spirit and Jesus. Ich habe heute den Heiligen Geist gefragt. Das Thema ist der Heilige Geist und Jesus. He said he gave the message. Er hat gesagt, er gibt die Botschaft. I give the name. Und ich gebe den Namen. I don't know if you understand it. If you go to Genesis, let's go to Genesis and see something there. 1. Mose. Genesis 2. 1. Mose 2. Vers 20. Or we can even read it 19 and 20. And out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air. I brought them unto Adam to see what he would call them. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den den Menschen ihm geben. Somebody, do you understand it? He said he gave the message. Er gibt die Botschaft. Amen. Amen. I give the name. Und ich gebe den Namen. He preach. Er predigt. I give the name. Und ich gebe den Namen. It's just like here that we just read. He said out of the ground. The Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them unto Adam to see what he would call them. Adam did not create the birds. Adam hat die Vögel nicht erschaffen. He did not create the fowl. Er hat die Tiere nicht erschaffen. He did not create the beast. But he named them. Aber er hat sie benannt. It's somebody. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know. Can you get the message? Amen. Amen. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Amen. Amen. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So I think we still have a lot. We still have a lot of things to reveal to us in this message. Er hat noch viele Sachen, die er uns offenbaren möchte in dieser Botschaft. The Holy Spirit and Jesus. Der Heilige Geist und Jesus. Without the Holy Spirit, you know, Jesus could do nothing. Ohne den Heiligen Geist konnte Jesus nichts tun. Jesus needed the Holy Spirit. Jesus brauchte den Heiligen Geist. To be able to do the job. Um in der Lage zu sein, das Werk zu vollbringen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, you know, go to Luke 12, verse 10. Lukas 12, Vers 10. Amen. Amen. Luke 12. Lukas 12, Vers 10. Vers 10. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Holy Spirit is so important. Der Heilige Geist ist sehr wichtig. For Jesus and for you and me. Für Jesus und für dich und für mich. Amen. Amen. Susie, can you help us with this? Vers 10. Und jedem, der ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Amen. Amen. You know, he said, and whosoever shall speak a word against the Son of Man, he shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, he shall not be forgiven. To lie against the Holy Ghost. Gegen den Heiligen Geist zu lügen, dafür gibt es keine Vergebung. Amen. Amen. He's so important. He was important for Jesus. Er war wichtig für Jesus. And he's also important for us. Und ist auch wichtig für uns heute. Without him, we can never be saved. Ohne ihn können wir nicht errettet sein. Without him, we can never know the truth. Ohne ihn können wir den wahren Gott nicht kennen. Without him, the Bible is a mystery. Ohne ihn ist die Bibel ein Geheimnis. The Bible is a mystery. Die Bibel ist ein Geheimnis. That need to be revealed. Das gelüftet werden muss. Mark 4, go to Mark 4. Markus 4. Without the Holy Spirit, you cannot know the Bible. Ohne den Heiligen Geist kannst du die Bibel nicht kennen. The Bible is not ink and paper. Die Bibel ist nicht Tinte und Papier. It is not a novel. Es ist kein Roman. Amen. Amen. The Bible is not a novel. Die Bibel ist kein Roman. In the Bible is the Bible is a spirit world. Die Bibel ist geistlich. You know, people know religion. It's as if it is a novel to them today. Für Religion ist es so wie ein Roman. No, they teach it in the school. Sie lernen das in der Bibel. It cannot save anybody. Es kann niemanden retten. Praise the Lord. Halleluja. They teach it in the school. Religious teacher. You know, you have religious teacher in your school. Wir alle hatten religiöse Lehrer. You know, it cannot save them. It cannot save them. Kann because retten. The Holy Spirit has to be involved. Weil der Heilige Geist muss da involviert sein. Er muss uns die Wahrheit zeigen. For you. Amen. Amen. Without the Holy Spirit, you can never understand Geist the Bible. Wirst du die Bibel nicht verstehen können. Amen. Amen. You have to open your understanding. Er muss dir das Verstehen schenken. Remember, Jesus have to open their understanding. Jesus musste so understand. Ihnen helfen zu verstehen. If not, nobody can understand. Sonst kann niemand Gott verstehen. Amen. Amen. In Mark 4. Markus 4. From verse 10. 10. And when he was alone, they that were about him with the 12, ask him the parable. You see, everything in the Bible, they are like parables. Alles in der Bibel ist wie ein Gleichnis. You see? And you need to know the meaning. Aber du musst die Bedeutung verstehen. Die Träume zum Beispiel. Erst wenn jemand das deutet, weißt du, was der Traum zu bedeuten hat. Das ist die Bibel. Amen. Amen. And he said, verse 11, unto them, unto you it is given to know the mystery. Unto you it is given to know the secret. Das Geheimnis zu erkennen. It's only through the Holy Spirit. Nur durch den Heiligen Geist. Of the Holy Spirit, wegen dem Heiligen Geist, den ihr habt. That you trust. Dem ihr vertraut. Amen. Amen. You are able to know the mystery. Seid ihr in der Lage, das Geheimnis zu verstehen. Er hilft dir, das Geheimnis zu verstehen. Of the kingdom of vom Königreich Gottes. But unto them that are without. Aber denen, die ohne sind. Amen. Amen. You know they can read the Bible 1,000,000 times. Sie können 1,000,000 Mal die Bibel lesen. It can never save you. Aber es wird dich nicht retten. Without the Holy Spirit. Ohne den Heiligen Geist. You know, I was preaching to somebody. Ich habe zu jemandem gepredigt in Düsseldorf. And as I was talking to this person, als ich dieser Person gesprochen habe, she said, "Is it not the same Bible?" Hat sie gesagt, ist es nicht die gleiche Bibel? I said, they are the same. Ja, es ist die gleiche Bibel. But they are different. Aber sie ist nicht gleich. They are the same, but they are different. Sie sind gleich, aber nicht because gleich. Because in the Bible there is the flesh. Weil in der Bibel gibt es das Fleischliche. And in the Bible there is the spirit. Und es gibt das Geistliche. Amen. Amen. Just as you have your body and genauso spirit, wie du deinen Körper hast so und deinen Geist. The Bible genau ist auch die Bibel flesh, hat einen fleischlichen Teil und einen geistlichen Teil. And that's why religious teacher we read it 100 times. Deswegen Religionslehrer können 100 Mal lesen, aber sie werden nicht das sehen, was du is siehst. Somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. They can read it 1,000,000 times. Sie können 1,000,000 Mal lesen, aber sie werden nicht das sehen, was du siehst. But that does not mean what you see is, you know, what you are seeing is not true. Das heißt, dass das, was du siehst, nicht stimmt. Jesus called it a mystery. Jesus nennt es ein Geheimnis. But unto them that are without, all these things are done in parables. The Bible is parables to them. Das Gebet ist ein Gleichnis für sie. They can never see salvation. Sie können die Errettung nicht verstehen. They can never see Christ. Sie können Christus da nicht they sehen. They can never. It's not the gospel. It's foolishness to them. Das Evangelium ist Dummheit für sie. Now verse 12. Vers 12. We go to 1 Corinthians. You know, I said we should read it. Mm. I don't know who read it. Raise up your hand. Only one person. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So let us in verse 12. Verse 12. That see they may see and not perceive. They see, but they cannot perceive it. Aber können es nicht erkennen. They see that does not mean they don't see the paper and the ink. Das heißt nicht, dass sie das Papier und die Tinte nicht sehen. That does not mean they cannot read it. Dass sie das nicht lesen können. They can read it, but they cannot perceive it. Sie lesen es, aber können es nicht erkennen. Because the Holy Ghost is not there. Weil der Heilige Geist nicht da drin ist. Help them to understand. Denen hilft es zu verstehen. Amen. Amen. I hear it, they may hear. They may hear your gospel. Sie hören dein Evangelium. You know, they may hear your reading the Bible. Sie hören dein Lesen. You see, you are for the words. They may hear it, but they cannot. And they cannot understand it. Aber dennoch können sie es nicht verstehen. And be converted. They cannot understand it. How you can just pray a prayer and be saved. Wie du einfach ein Gebet betest und dann errettet wirst. You know, your name was once written in hell. Dein Name war früher in der Hölle geschrieben. And now that you are a child of God, jetzt bist du ein Kind Gottes. Your name is now written in heaven. Und jetzt ist dein Name im Himmel geschrieben. You know, just a prayer. Nur durch ein Gebet. Can you take your name to heaven? Ein Gebet kann deinen Namen in den Himmel bringen. Just a prayer. Ein Gebet. Cannot make you a son of God. Mach dich zum Sohn Gottes. They cannot believe it. Und das kann sie nicht glauben, weil es zu einfach ist, um das zu glauben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. I not understand, least at any time, verse 12, this be part of it. They should be converted and their sins should be forgiven them. Without Jesus, there is no forgiveness of sin. Ohne Jesus gibt es keine Vergebung der Sünden. Amen. Amen. You cannot just go to the Holy Spirit du kannst without nicht Jesus. Einfach zum Heiligen Geist gehen ohne Jesus. You can't bypass Jesus. And now embrace the Holy Spirit so that your sin will be forgiven. It must be through Christ. Es muss durch Christus passieren. Amen. Amen. Go to 1 Corinthians. 1. Korinther. Praise the Lord. 1 Corinthians 1. We were there. I said you should read it, and just one. Please try always to always read. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. Two, can you help us to read verse 18? Of 1 Corinthians 1. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist eine Gotteskraft. You see that? Praise the Lord. Hallelujah. But the preaching of the cross is to them that perish foolishness. You know, the message we are preaching. Die Botschaft, die wir predigen. For them that perish is foolishness. Die in die Hölle gehen, ist es Dummheit. Amen. Amen. You know, when you are singing and praising God, wenn du singst und den Herrn preist, you know, they will see you mad. Denken sie, du bist verrückt? They will see it as foolishness. Denkst, es ist Dummheit. That you don't know what you are doing. Du weißt nicht, was du tust. He's talking about this very verse. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us which are saved, it is the power of God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We may even come here later. Amen. Amen. I have here, I will quickly read them to you, up to 9. Before we go into them, we started some weeks ago. That is the Holy Spirit and Jesus. Number one, I said, he prophesied the coming of Jesus. Ich habe ein paar Punkte zu dem Heiligen Geist von Jesus Christus. Und der erste Punkt ist, dass der Heilige Geist das Kommen von Jesus Christus hervorgesehen hat. Amen. Amen. Number two, it is the Holy Spirit that conceived Jesus in Mary's womb. Und das Zweite ist, dass der Heilige Geist Jesus in Marias Schoß gegeben hat und nicht Josef. And that is where we are still going to go through today. Und das werden wir uns heute auch noch mal angucken. Amen. Amen. Here means a lot. Das bedeutet viel. That whatever the Lord wants you to do. Was immer der Herr von dir möchte. You are going to achieve it through the power of the Holy Spirit. Wirst du nur durch die Kraft Gottes through the flesh. Schaffen können und nicht durch das Fleisch. Whoever I reveal to you was auch immer er dir offenbart als Ehepartner. It's going to be through the power of the Holy Spirit. Das geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. And not through flesh and blood. Und nicht durch Fleisch und Blut. Your wealth in the natural world. Dein Reichtum in der natürlichen Welt. It is by the power of the Holy Spirit. Das geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. And not through flesh and blood. Und nicht durch Fleisch und Blut. Not through your job. Nicht durch deine Arbeit. Amen. As people receive salary. So wie Leute Gehalt empfangen. Ich sage nicht damit, dass du nicht arbeiten sollst. If you don't work, don't eat. Die Bibel sagt, wenn du nicht arbeitest, sollst Amen. Du nicht essen. You will understand that later. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Where you are now? Dort, wo wir jetzt sind. To be where the Lord really wants you to be. Da zu sein, wo der Herr uns möchte. It is through the power of the Holy Spirit. Geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Remember Joseph. Joseph zum Beispiel. From he was sold. Er wurde verkauft von seinen Brüdern. Potiphar's house, from the master's house. Und dann vom Haus seines Meisters. To prison. Wurde er ins Gefängnis geschmissen. That is not God's purpose for him. Das war nicht Gottes Amen. Plan für to sein be Leben, in prison, to be dass er im Gefängnis ist. To be sold as a slave. Und dass er dann verkauft Amen. Wird als Sklave. But he passed through all. Aber er hat das alles durchgemacht. But the Lord's purpose for him. Aber der Zweck des no Herrn, one could stop it. Das konnte niemand aufhalten. Remember his dream years ago. Er hat vor vielen Jahren geträumt. Amen. He dreamt that the family geträumt, that we all bind dass die ganze him. Familie vor ihm niederknien that wird. Was the purpose of God for und das him. War der Zweck Gottes I don't in seinem know Leben. Amen. No devil, no brothers and sisters could stop it. Keine Geschwister konnten das aufhalten. No one could stop it. Niemand konnte diesen Willen aufhalten. You know, the son that he was sold. Er wurde verkauft. They did not know that we are selling him to that very purpose. Und sie wussten nicht, dass sie ihn für diesen Zweck sogar verkaufen. You know, sometimes they do things that you know you are just regretting. Why did they? No, don't allow that to bother you. Let your focus be Christ. Lass nicht zu, dass dich das runterzieht, sondern lass zu, dass dein Fokus auf Jesus Christus weiterhin bleibt. And from there to prison. Und dann ist er ins Gefängnis gegangen. We will go there again. Amen. Amen. Then Nummer drei. The Spirit sealed the baptism of Jesus. Der Geist besiegelt die Taufe von Jesus Christus. Der Heilige Geist hat die Taufe von Jesus besiegelt. You know, if you are born again, wenn wir wiedergeboren sind, the Holy Spirit seals your spirit. Versiegelt der Heilige Geist deinen Geist. And that is why, if you are saved, wenn du errettet bist, your sin, no sin is coming from your spirit. Kommt die Sünde nicht mehr aus deinem Geist. Sin comes from your mind. Die Sünde kommt aus deinen Gedanken. Your spirit is sealed. Weil dein Geist wurde versiegelt durch den Heiligen Geist. If you see something that water cannot penetrate, you don't have to see something that nothing, you don't. Nothing can penetrate it. Es kann nichts mehr kann da durchdringen. Amen. Es ist versiegelt. Except you renounce God. Es sei denn, du widersagst Gott. Amen. No mistake can penetrate. Kein Fehler kann da durchdringen. Except you renounce es sei denn, du widersagst Jesus. Amen. Amen. The mistake can affect your natural life. Dieser Fehler kann dein natürliches Leben natürlich beeinträchtigen. Instead of Jesus to be seen, Satan can be seen in your anstatt dass Jesus in deinem Leben gesehen wird, sieht man den Teufel, wie er sich manifestiert. But it doesn't affect your aber das wird dein Geist dennoch nicht angreifen. Amen. Amen. Mm-hmm. And what do you mean by renouncing God? Renouncing God is what do you call renouncing God in? Das ist, wenn man Jesus Christus nicht mehr als seinen Herrn und Retter haben möchte. Dann zum Beispiel zum Teufel geht. Ja. Also man muss nicht unbedingt direkt zum Teufel gehen. Man kann einfach nur sagen, ich will nicht mehr an Jesus Christus glauben. Dann, if you say it's no longer your Lord, wenn er nicht mehr dein Herr und dein Retter ist, wenn du es sagst. I don't know, he's no longer my father, he's no longer my Lord. Er ist nicht mehr mein Vater, er ist nicht mehr mein Herr. You know, you pray to now You know, we pray to receive him into you. Du hast gebetet, damit du ihn empfängst. Amen. And you can also reject him. Und mit den gleichen Worten kannst du ihn wieder verweigern und sagen, ich will das nicht mehr. You are no longer my Lord and my Savior. Du bist schon mein Herr und mein Retter. He is not a dictator that will force anyone. Er wird niemanden in den Himmel zwingen. It's only Satan that forces you. Oder der Teufel zwingt. You like it or not, you belong to me. Ob es dir gefällt oder nicht, du gehörst dann zum Teufel. You know, people want to be free. Let me say this again. Leute möchten frei sein. They say they want they are not of Jesus. Sie sagen, ich gehöre nicht zu Jesus. Ah, they want they are not of Satan. Und ich gehöre auch nicht zum Teufel. They want to be free. Ich bin frei, ich stehe no in der Mitte. One is free. Aber niemand auf dieser Welt ist frei. Amen. Amen. No one is free. Niemand auf dieser Welt if ist frei. Jesus is not controlling your wenn life, Jesus dein Leben nicht kontrolliert, Satan will control your wird der Teufel dein Leben kontrollieren. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. Then number four. Nummer he vier. Led Jesus into the wilderness to be tempted by Satan. Der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt, damit er dort in der Wüste four. 40 Tage lang versucht wird. Number five. Jesus ministered by the power of the Holy Spirit. Dann der fünfte Punkt. Jesus hat durch die Kraft des Heiligen Geistes gepredigt. He ministered by the power of the Holy Ghost. Er hat durch die Kraft des Heiligen Geistes gepredigt. Amen. It means without the Holy Ghost he cannot minister. Das ohne den Heiligen Geist kann er nicht predigen. Amen. Amen. His crucifixion was on the Holy Spirit. Seine Kreuzigung war auf dem Heiligen Geist. For him to be crucified was er gekreuzigt wurde, war auf dem Heiligen Geist. Amen. Amen. We'll go into them one after the other. Let me just give them to you first. Amen. He was resurrected by the Holy Spirit. Er wurde auferweckt durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. His ascension was done by the Holy Spirit. Und dass er in den Himmel hinaufgefahren ist, ist auch durch den Heiligen Geist passiert. He was resurrected by the power of the Holy Spirit. Er wurde auferweckt durch die Kraft des Heiligen Geistes. And he went to heaven und er ist in den Himmel gegangen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. And the Holy Spirit declared Jesus as the Son of God. Und der Heilige Geist hat verkündet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Praise the Lord. Halleluja. We are still going to go to that number two of eight. Wir werden heute noch über den zweiten Punkt sprechen. Amen. Amen. The number two of eight. Über den zweiten Punkt. It is the Holy Spirit that conceived Jesus. Das ist der Heilige Geist, in Mary's womb. Der Maria, der Jesus in Marias Schoß gegeben hat. Conception. Diese Empfängnis. Mary conception. Die Empfängnis von Maria. You know, if somebody was going to be confused, it should be Mary. Wenn jemand verwirrt sein sollte, wäre es Maria gewesen. You know, yeah, I did not have this very place last week. But because of what Jenny said, is it prayer? Was it a prayer request or she just she said something concerning confusion? Mm-hmm. And the Lord just gave me all this. Und wegen dem Punkt wegen der Verwirrung, über die wir letzte Woche kurz gesprochen haben, hat der Herr mir noch weitere Sachen dazu gegeben. Amen. Amen. He said somebody was going to be confused. It should be Mary. Wenn jemand verwirrt sein sollte, dann wäre es Maria. Because Mary, I've never seen anybody that was pregnated by the Holy Spirit. Denn Maria hat noch nie gesehen, dass jemand einfach schwanger wurde durch den Heiligen Geist. And somebody came to her. Jemand ist zu ihr gekommen. And said you are going to be pregnant. Oder hat ihr das gesagt, dass sie schwanger sein wird, ohne ihren Ehemann, ohne Amen. Ihren Verlobten? You know, Mary was not confused. Maria war aber nicht verwirrt. Mary believed. Sie hat geglaubt. Amen. Amen. That place of confusion put belief Christ. Dort, wo die Verwirrung herrscht, dort sollte somebody der Glauben sein. Praise the Lord. Halleluja. We're going to a deep a little bit today. Amen. Amen. And also, if you look at others, nur auf andere schaust, like Joseph again. Joseph beispielsweise wieder. You know, Joseph was not confused. Joseph war nicht verwirrt. You know his dream. Sein Traum. His beautiful dream. Sein schöner Traum. That you know, people, you know, even including the father and the mother, they were going to bow down and worship him. Dass selbst Vater und Mutter vor ihm niederknien werden. Amen. And you know, after dream. Nach dem Traum. It was as if the dream did not even come. War es so, als ob dieser Traum gar nicht passiert wäre. You know, if God reveals things to you, that does not mean there's not going to be problem. Wenn Gott dir Dinge offenbart, heißt nicht, dass es keine Probleme geben wird. He saw the dream. Er hat den Traum gesehen. And you know when he woke up. Und als er aufgestanden ist. After days, yes, months, yes, you see. Nach you know, Monaten, instead nach of seeing the dream, achieving the dream, anstatt dass sich dieser Traum verwirklicht, wurde er sogar als Sklave verkauft. Amen. Amen. Upon all, he was not confused. Aber er war dennoch nicht verwirrt. And from a slave to now prison. Und dann war er sogar im Gefängnis. If somebody is to be confused, should be Joseph. Er hatte das Recht, verwirrt zu sein, aber war es nicht. He was not confused to make choice. You see, choice between am I to sleep with this woman or am I to obey my father? Oder auch als die Frau von seinem Meister ihn versucht hat zu verführen, war er auch nicht verwirrt, hat gedacht, soll ich das annehmen oder nicht? Ihm war ganz klar, dass er wird Gott gehorchen und nicht dieser Frau. Amen. Amen. You know, for him, you know, to choose between the two. Zu entscheiden zwischen diesen beiden. Am I to sleep with this woman? Soll ich mit dieser Frau schlafen? You know, the woman says, sleep with die me. Frau hat gesagt, schlaf mit mir. You see, I don't know, are we able to go there? Amen. Sleep with me. Schlaf mir, hat diese Frau gesagt. Und you know, it could have even be easier. Und es hätte einfacher sein können. The way that seem right unto a man. Go to Proverbs. Sprüche. First, go to, because of our sister here that is new. Go to Genesis 39 before we go to Proverbs. Amen. 1. Mose 39. Genesis 39. Amen. Let us just quickly look at the place there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 7. 1. Mose 39 von Vers 7. Are we there, please? Please, is she looking at the Bible? Does she have Bible? Yeah. Okay, very good. Please, I'll be helping her. Mm-hmm. Yeah, okay. Verse 7. And it came to pass, after these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph. And she said, lie with me. Es geschah aber nach dieser Begebenheit, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, leg dich zu mir. Praise the Lord. Hallelujah. So, as a help, can you help us to read verse 8? Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich. Und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen, um gegen Gott zu sündigen? Praise the Lord. Halleluja. Honey refused. Er hat sich geweigert. Joseph, you know, it could not be easier in the natural to accept the offer. Logisch gesehen wäre es vielleicht besser gewesen, hätte er dieses Angebot einfach angenommen. Vielleicht wäre er sogar dann schneller an seiner Position gekommen. Amen. You know. You know. Sometimes we look for something that is so fast. Aber manchmal suchen wir nach Dingen, die schnell gehen. The fastest way. Die schnellste Route. You better look for Christ's way. Aber sollten lieber nach der Route von Christus suchen. Dem Weg nachgehen, den Jesus möchte. And not the fastest way. Und nicht der schnellste Weg. Amen. Amen. The fastest way could have even be just live with the woman. Der schnellste Weg hätte vielleicht sein können, schlaf einfach mit der Frau. And they will not plan how to deal with the master. Und wenn wir, werde ich gemeinsam mit der Frau planen, wie wir ihren Ehemann ausschalten. This happened today. Und dann gehört uns der Palast. Amen. Und das passiert heutzutage in Burma. But he refused. Er hat sich geweigert. And said unto his master's wife, behold, my master, wotteth not what is with me in the house. And he had committed all that he had in her to my hand. There is none greater in this house than I. Neither had he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. How can I do this great wickedness and sin against God? I thank God for Joseph that he knows that God is his God is his neighbor. Ich danke Gott für Josef, dass er weiß, dass Gott sein Nächster ist und nicht der Mensch. You know, here he did not say, how can I sin against my master? Er hat nicht gesagt, wie kann ich gegen meinen Meister sinnen? I cannot do this wickedness against my master. Wie kann ich diese Übeltat gegen meinen Meister tun? He sees God as his neighbor. Sondern Gott ist sein Nächster. Christ is your neighbor. Christus ist dein Nächster. If you really believe that, before you do this, you think twice. Dann wirst du, bevor du Sachen tust, immer an ihn denken. Wie soll ich das, wie kann ich das Jesus antun? Amen. Ja. I sin against God. Praise the Lord. Halleluja. You know, he was not confused. Er war nicht verwirrt. To make choice. Um diese Entscheidung zu treffen. Between sleeping with that woman. Ob er mit dieser Frau schlafen soll oder nicht. And choosing the voice of God. Und der Stimme Gottes gehorchen. Amen. The voice of God is always ringing. Die Stimme Gottes ist immer in unserem Herzen. That is always saying, choose immer me. Sagt, entscheide dich für mich. You know, also when he was thrown into a prison. Auch als er ins Gefängnis geschmissen wurde. Praise the Lord. Halleluja. Before, okay, let us go to Proverb now. Amen. Sprüche. Go to Proverb. You know, before we go to that of prison, Joseph. You know, today everybody's eyes is on blessing. Heute möchte jeder einen Segen haben. How to make it? Wie man den Durchbruch bekommt. How to be berühmt? Wie man berühmt ist. And half, wie man Geld hat, wie man erfolgreich ist. Dass man Sachen hat, dass man Sachen besitzt. Darum geht es den Menschen. In Proverb 10. In Sprüche 10. Vers 22. Sprüche 10, 22. Proverbs 10, 22. The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it. You see it? Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. There is another blessing that will make you rich. Es gibt einen anderen Segen, der dich auch reich macht, full of sorrow. Aber der Mühe hinzufügt. Amen. You know, Joseph could have said, okay, let me do it, so that Joseph hätte sagen können, ich mach's einfach, dann bin ich reich. Once I do it, now then, my dream will even come true. Wenn ich mit ihr schlafe, dann wird sich mein Traum erfüllen. My family can even come here. Meine Familie come kann dann hier hinkommen und mit the mir hier leben. The way that seemeth right unto a man. Proverbs 16. Aber es gibt einen Weg, der richtig aussieht, aber der nicht richtig ist. Dieser Weg sieht gut aus. Praise the Lord. Halleluja. Vers 25. Sprüche 16, 25. Vers 25. Manche Wege erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. There is a way that seems right unto a man. That way is so good, it look good. Der Weg sieht gut aus. You're going to get your wealth, what you are looking for. Du wirst alles bekommen auf diesem Weg, was du willst. He said, but the end thereof. Aber das Ende dafür führt zum Tod. Allow Christ to direct lass zu, dass Christus dein Leben leitet. Amen. He love you. Er liebt dich. Amen. Amen. Not because of something is good, follow it. Nur weil etwas gut ist, heißt nicht, dass wir auf das Boot springen sollen. He might look good. Es sieht gut aus. He might look very fast. Es sieht auch schnell aus. Aber das ist nicht dein Weg. His own might take time. Sein Weg dauert vielleicht länger. Believe him and trust aber glaub und vertraue ihm. Keep on trusting vertraue ihm no weiterhin, egal wie lange es dauert. Amen. Amen. Start looking at the time. Hör auf die Zeit zu schauen. Not looking at your age. Auf dein Alter zu the schauen. The time is going, age is going. Let them be going. They are the one going, you are not the one going. Lass sie weiterziehen. Christ is in you. Christus ist in dir. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The world today, they look at time. Die Welt schaut ständig auf die Zeit. The pursuit time for them is all about time. Ihnen geht's immer um die Zeit. Let it be about Christ. Lass zu, dass es dir um Christus geht. Amen. In deinem Leben. Amen. The word that seemeth right unto a man, but the end thereof is death. Der Weg, der den Menschen richtig erscheint, aber sein Ende führt doch zum Tod. Amen. Amen. Allow Jesus to choose your Lass mate zu, dass for Jesus you. Für dich deinen Partner aussucht. Allow Jesus to choose your dass mate Jesus for deinen you. Ehemann für dich aussucht, deine you Ehefrau want, für dich know, aussucht. You did not create you alone. Er hat dich nicht alleine erschaffen. Amen. Amen. Ah. We don't walk by feelings. We walk by Christ. Wir wandeln don't walk nicht by five durch Gefühle, sondern durch Christus. We walk by Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Joseph was not confused. Josef war nicht verwirrt. To choose between that woman um sich zwischen dieser Frau und Gott zu entscheiden. He knows what to choose er wusste, wofür er sich entscheiden he musste. Might be tough, but he chose es war God. Vielleicht schwierig, aber Amen. Er hat sich dennoch für Gott you entschieden. Know why you are finding it difficult to Wisst choose ihr, weshalb between es euch schwerfällt, because sich zu entscheiden? Your mind is full of flesh. Weil eure Gedanken voll vom Fleisch If sind. You allow Christ to occupy your Wenn du zulässt, dass Christus so deine Gedanken so gibt, es ist einfach zu entscheiden. Ja. Praise the Lord. Halleluja. If you allow Christ to occupy your heart, du zulässt, dass Christus you don't have to choose between two things or three things or ten things. It's so Ding simple. Ist einfach. If you allow Christ, wenn du zulässt, dass Christus, because the Christ you choose, denn der Christus, den the Christ that occupies your mind will help Christus, you to choose. Der deine Gedanken und dein Herz umgibt, ist auch der Christus, der dir Christ hilft zu entscheiden. Occupy your mind, der Christus, der in deinen Gedanken ist, wird dir auch helfen zu entscheiden, wenn dein Motiv Jesus Christus is ist, value is Christ. Wenn dein Wert in Christus is liegt. Somebody get in. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Even in prison, if you look at Joseph, auch im Gefängnis. Amen. It was not difficult for him to choose. Und vieles nicht schwer zu entscheiden. To choose between two things. Zwischen zwei Dingen zu entscheiden. Amen. To complain. Entweder to work for God. Zu meckern oder weiterhin für Gott he zu arbeiten. He can't complain. Er hätte meckern können. You know, some of us we complain. Einige von uns hätten How much am I going to see? How Wie viel much am soll I going ich to noch erleiden? Wie viel soll ich noch durchmachen? Look at me. Schaut yeah. mich doch an. I dreamt it, dreamt nothing. Ich habe geträumt und nichts complain funktioniert. Complain upon complain. Beschwerden über Beschwerden. But Joseph never Aber Josef complained. Hat sich nicht he beschwert. Chose to work. Er hat sich to interpret dreams for them there. Entschieden sogar in diesem Loch immer noch für Gott zu arbeiten, he immer was noch there representing Christus God. Zu repräsentieren. Amen. He was the ambassador er war dort ein Botschafter von Christus. Amen. Ambassador. Ein Botschafter. To me about ambassador. Amen. Amen. On Wednesday we talk about ambassador. Am Mittwoch werden ambassador. Wir über Botschafter Amen. Sprechen. Of ambassador. Botschafter von Christus. And because you know there are things you have to know there. Es gibt Dinge, die uns da bewusst sein müssen. In 2. Korinther 5. Praise the Lord. Halleluja. The Bible, let's go there. Go there, but I'm not going in detail. I just want you to know where it is. 2. Korinther 5. Anywhere we are, we are representing Jesus. Egal wo wir sind, wir repräsentieren Jesus. Joseph in prison representing Joseph God. Hat im Gefängnis Gott repräsentiert. Amen. Amen. Oh, 2. Korinther 5. Praise the Lord. Halleluja. Vers 20. Are we there, please? What is my daughter's name? Sarah. Sarah, can you help us to read, Schatz? Ja. Okay. Vers 20. Ja. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Praise the Lord. Halleluja. Now then, we are ambassador for Christ. As though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. This ambassador, we talk about it on Wednesday, amen? Amen. You know, Joseph was there. Joseph war da. Representing God. Hat Gott repräsentiert. And God walked through him. Und Gott hat durch ihn gearbeitet. He was not confused. Er war nicht verwirrt. What to choose. Was er wählen soll. To work for God. Wer für Gott arbeiten soll. Oder nicht? To be complaining. Oder sich beschweren soll. To be weeping. You know, some of us will be Einige von uns würden nicht beschweren, sondern einfach nur weinen die ganze Zeit. We'll be pitying ourselves. Uns bemitleiden. Self-pity. Selbstmitleid. Murmuring. Meckern. He had the right. You know, he can choose any of them. Er hätte das machen können. But he chose to work for God. Aber er hat sich entschieden, für Gott zu arbeiten. He was not confused. Er war nicht verwirrt. Why? Because his mind was. Und seine Gedanken was occupied waren by voll God. Von Gott. Amen. For him, it was all about God. Ihm ging es nur um Gott. Here or there. Hier oder dort. It doesn't matter in prison or outside. Ob im Gefängnis oder draußen. Just like Paul and Silas. Genauso wie Paulus und Silas. You know, in prison, that we are praising God. Im Gefängnis haben sie Gott gepriesen. Sie haben nicht gemeckert. Hey. Aber viele von uns würden uns beschweren oder beschweren. Unbeliever, we would be so sorry. Sorry. That is why I don't even follow him. You are the one. You see yourself. I don't follow him, so I'm not expecting anything. Look at you. Selbst Ungläubige werden dann kommen und uns trösten und sagen, guck mal, deswegen folge ich Jesus nicht, weil das lohnt sich ja nicht. Guck mal, wie du jetzt aussiehst, wo du jetzt bist. Oh. Praise the Lord. Halleluja. Abraham was not confused. Abraham war nicht verwirrt. Amen. Amen. You know, he was told to go to Genesis 12. 1. Mose 12. Amen. Amen. Genesis 12. Look at if somebody is to be confused, should be, you know how these people, they are supposed to be confused, but they never confused because their mind was occupied by God. All diese Leute hätten verwirrt sein sollen, aber sie waren es nicht, weil ihre Gedanken voll waren von Gott. If you allow him to be your motive while you are going, wenn du zulässt, dass er dein Motiv ist, if you allow your value to be him. Wenn du zulässt, dass du ihn mehr schätzt als alles andere, mehr als dein eigenes Leben. Amen. You will not be confused. Dann wirst du nicht verwirrt sein. To choose is so simple. Dich zu entscheiden ist so wichtig. Und so einfach dann auch. Genesis 12. 1. Mose 12. Amen. Amen. Look at somebody that's supposed to be confused. Now the Lord has said unto Abraham, get thee out of your country, and from the kindred, and from your father's house. Are we there? Verse 1. He said, go, leave your father's house. Geh und verlass das Haus deines Vaters. You know somebody that is supposed to be confused. Where am I going? Sollte eigentlich verwirrt sein, sagen, wohin gehe ich denn eigentlich? Where am I going? Wohin soll ich denn? Get thee out of the country, and from your kindred, and from the father's house. Unto a land that I will show thee. I'm going to show you, but you don't know it now. Ich werde dir zeigen, aber du wirst. You know, we will be confused today. Heute werden wir verwirrt. Does it did not tell? Where did it say you should go? Wohin sollst du denn gehen? Ich weiß nicht mehr wohin. Du sollst einfach losgehen. You just start going. Du sollst einfach gehen. Einfach so. Just start going. Verse 2. Vers 2. And I will make of thee a great nation. And I will bless thee and make your name great. And thou shalt be a blessing. You know, all these, they are promises. All das sind Versprechen. Amen. Amen. We have million promises in the Bible. Wir haben Millionen Versprechen in der Bibel. Und dennoch glauben wir nicht. Look at the promises. They are so small. Schau die Versprechen an. But we have so many. Und wir haben so viele in der Bibel. We cannot even believe. Und dennoch glauben wir nicht. Jesus said, I will not leave you, I will not forsake you. We cannot even believe that. Verlassen. The smartest thing, we are already complaining. Bei der kleinsten Sache meckern wir aber schon und beschweren wir uns schon. We are already confused. I don't know what to do. Wir sind verwirrt und wissen nicht, wofür wir uns entscheiden sollen. Verse 3. And I will bless them that bless you, and curse them that curse thee. If you can remember this always, wenn du dich immer wieder daran erinnern kannst, dann wirst du keine Angst haben vor irgendwas. Egal, wer dich bekämpft, er bekämpft den Herrn. Und der Herr ist ein Kämpfer. Halleluja. Sie sollen in egal welchem Namen kommen. Amen. Any name they want to take away or anything they want to take from you. You know? Ah, Daddy. Until you die in the spirit, you can never die outside. Erst wenn du in deinem Geist gestorben bist, bist du auch physisch tot. You know that the girl that is the child that died. Das Kind, was gestorben ist. In Nigeria. In Nigeria, was ich eben erklärt habe. Gestern ist das passiert. Als diese Nachricht gekommen ist wegen dem, was da passiert ist, I was lying on my bed this morning, and the Lord was telling me something concerning the death. Hat der Herr mir etwas offenbart wegen diesem Tod? That the child was not killed by the wall. Das Kind wurde nicht durch diese Mauer getötet. Es wurde getötet. He said the child was not killed by the wall. Es wurde nicht durch diese Mauer getötet, die umgebracht wurde. The child was killed. Es wurde getötet. I wanted to say it after I said, ich wollte es sagen. Let me just leave it. Aber ich habe es dann sein lassen. Then the pastor caller phoned us. Dann hat uns Pastor Koller angerufen. And told us about the story. Und uns die Geschichte erzählt, was passiert ist. He said this child, the wall fell. Die Mauer ist runtergefallen. And this child, there is no wound on his body, on the child body at all. Und das Kind hat aber gar keine Wunden. Nothing on the body. Nichts ist am Körper. Then he said that the mother have had 3 children. Er hat dann erklärt, dass diese Mutter hatte, von dem Kind hatte 3 Kinder. Und alle 3 sind gestorben. This is the number 4. Das ist das 4. Kind, was jetzt gestorben ist. And the woman is pregnant again. Und die Frau ist wieder schwanger. He's supposed to have, well, this one is supposed to see you now, but this one died now. He's only having the one that is pregnant on. I said, Daddy, thank you. That's what you were saying. Ich habe gesagt, Vater, danke, das hast du mir anscheinend also gezeigt. Until something happens in the spirit. Just ordinary slapping can kill somebody here. Kann es im Physischen passieren? Ordinary wind just blow you, can einfach kill you. Ein Schlag but you have been killed. And that's why if Christ is your spiritual world. Wenn Christus deine geistliche Welt ist. If Christ is your night. Let me put it that way. Night. Wenn Christus deine Nacht ist. Nothing can happen to you in the day. Dann kann auch am Tag nichts passieren. Amen. Because he is the one in charge of that night. Weil er passt darauf auf. And Satan is afraid of that spiritual world. Und der Teufel hat Angst vor der geistlichen Welt. Er hat Angst davor. Amen. Er kann nicht dorthin gehen. You know, he's in control of the darkness. Er ist Kontrolle von der Dunkelheit. Principalities and powers. Von Mächten. Amen. He is in control. And he controls people's life there. Er kontrolliert das Leben der Menschen geistlich. Und er zerstört und stirbt dort. He killed them before they are even dead here. Und er tötet sie dort. Er tötet die Menschen geistlich, bevor er sie physisch tötet. Is somebody getting it? Amen. Amen. Because of this cause, that's why I just quickly say it. Amen. I will bless them that bless thee. Verse 3. And curse him that cursed thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Why? Because of Christ. Wegen Christus. Christ was coming to Isaac. Christus kam durch ihn. That's our blessing. Das ist unser Segen. Jesus is our blessing. Jesus ist unser Segen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So Abraham departed as the Lord has spoken unto him. And Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. He started walking, not knowing even where he was going. Er fing an zu gehen und but the Lord said he will show him. Aber der Herr hat ihm gesagt, er wird ihm den Weg zeigen. Christ is our way. Christus today. Unser Weg heute. John 14. Go to John 14. Johannes 14. If you don't know the way, you have Christ. Amen. Amen. He is the way. Er ist der Weg. Amen. Amen. You know Jesus talked about way. And somebody said they don't know the way. Jesus sprach John über den 14. Weg. Johannes 14. Praise the Lord. Halleluja. John 14. Amen. Amen. Daddy, your word. Where will I even go? Look at from verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Don't let your heart be troubled. Euer Herz erschrecke nicht. Don't be afraid of anything. Macht euch keine Sorgen um. Don't be afraid of that sickness and dieser Krankheit. Don't be afraid of any oppression. Krank vor. Don't be afraid of anything outside. Vor. That want to fight you. Irgendwas draußen, was ich bekämpfen will. Amen. Don't be afraid of your past, your present and your future. Keine Vergangenheit und deiner Gegenwart. People are afraid of their rent today. Leute haben Angst wegen ihrer Rente. My husband told them in his place of work that Jesus is his rente. He said we all laughing at him. Und mein Ehemann hat gesagt, dass auf der Arbeit hat er gesagt, dass Jesus seine Rente ist und die Leute haben he ihn said, ausgelacht. Christ is my rente. Christ ist meine Rente. He's Amen. My pension. Pension is rente. Amen. He said we all laughing. Sie haben ihn ausgelacht. He is yesterday, today, and forever. Gestern, for heute und für immer. We are not afraid of any rente. That water, how much is going to come? How much is going to come is not our business. Wie kommen wird, das ist nicht unsere Sache. Wir haben business. Christus, das ist unsere Sache. We have Jesus, is Jesus our business. Ist unsere Sache. Amen. Amen. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. You have been preparing that place thousand years. Vorbereitet für uns. Preparing a place for us. Ein Ort vorbereitet you know, Jesus is never a liar. Jesus ist kein Lügner. He promised that he will, er hat uns versprochen, dass er zurückkommt. Glaub ihm. Amen. You know, we are so worried about so many things. Wir machen uns Sorgen um so viele Dinge. Come right now, you are not even after I want to marry again. Dann ist es auch eher egal. You are not even after I want to have married that car again. Dann ist auch das Auto egal. You know, house can go, everything can go, but Christ egal, aber Christus bleibt. Praise the Lord. Halleluja. You know what? Wir machen so viele Sorgen. If not, he's even working for es wird nichts funktioniert. He said he's coming back. Er kommt zurück. He can come at any time. Er kommt zu jeder Zeit. If somebody er kann zu jeder it. Zeit kommen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Verse 3. Vers 3. I will come again. Tania, help us to read verse 3. Vers 3. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. How many believe Jesus is never a liar? Wie viele Leute glauben, dass Jesus kein Lügner ist? If you believe. Praise the Lord. Halleluja. He said he will come. Er hat gesagt, dass er kommen wird. Believe him. Glaub an ihn, vertrau ihn. Amen. Amen. And if I go and prepare a place for you, I will come again. I receive you unto myself, that where I am, there you will be also. Amen. Daddy, thank you. Thank you. This alone. You know, if you can understand here, wenn du das verstehen kannst, dann wirst du dir keine Sorgen machen über Dinge. Dinge werden dich nicht kontrollieren. Ergebnisse werden dich kontrollieren. Ob du bestehst oder versagst, ist Amen. Egal. You fail, Jesus is coming to take you. Then what are you doing with your past or what faith? Weil Jesus kann jederzeit wiederkommen. Es ist egal, Amen. Es ist nichtig. You fail, Jesus is coming to take you. What are you going to do with wenn du bestehst, was willst du dann damit machen? Anfangen später im Himmel. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And whether I go, you know. And the way, you know, that's where we are coming to. Amen. He said, "We are going, you know." Wenn ich aber gehe, wisst ihr. And the way, you know. Ihr kennt den Weg. Then Thomas said unto him, "Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? We don't know where you are going. Wir wissen nicht, wohin du gehst. And we don't know the way. Wir kennen den Weg nicht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Jesus said, you know the way. Aber Jesus hat gesagt, du kennst den Weg und du no, weißt, wo no, ich gehe. Irgendjemand lügt, entweder Thomas oder Jesus. And we believe that Jesus never lied. Und wir wissen, dass Jesus nicht lügt. Jesus, is saying, if you have me, Jesus sagt, wenn du mich hast, dann kennst du den Weg. Let your focus be me. Lass deinen Fokus auf mir. You know the way. Du kennst den Weg. That's how you know the way. Du kennst den Weg. Let your value be me. That's schätze mich you know wert, dann kennst du den Weg. Amen. Amen. Let your desire be me. Lass zu, dass deine Wünsche. That is how you know the ich way. Bin da, so kennst du Amen. Den Weg. Amen. Verse 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth and the life. You know, Thomas said they don't know the way. Thomas hat gesagt, er kennt den Weg nicht. They don't know where you are going. How can we know the way? Wie sollen wir den Weg kennen? Jesus is saying, I am. I am everything. Ich bin alles, sagt Jesus. I am all you need. Ich bin alles, was it's du not brauchst. That money you need. Du brauchst nicht das Geld, du brauchst mich. It is not, you know what, you know what people need today. Das, was Leute brauchen. What they fight to have to das, be worum sie kämpfen. It's not that healing, it is das ist nicht me. Die Heilung, die du brauchst, it is not it is not what the natural man called miracle. But me, I am your miracle. Du brauchst nicht das physische Wunder, du brauchst mich als dein Wunder. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the only way, not a way. Nicht nur, nicht you know, that's why Muhammad is not a way. Muhammad ist nicht He's der not Weg. The way. Amen. Amen. You know, religion, they have many ways Religion to go to their God. Hat viele Wege, um zu a lot of ways. They can go through Muslim Islam. They can go through Hare Krishna. They can go through Buddha. They can go through... you know them. They are very many. You know, they go through, they go through. But Jesus said, I am Jesus the only way. Ich bin der einzige Weg. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 7, if you have known me, you should have known my Father. Ah, Daddy. Also, and from henceforth, you know him and you have seen him. Oh, Daddy. Everywhere the Bible is telling us that Jesus is God. Sehen wir, dass Jesus Gott ist. He said, you know my father. Ihr kennt meinen Vater. If you know me, you will know Wenn my ihr mich father. Kennt, kennt ihr auch meinen Vater. Ihr habt ihn gekannt, weil ich der Vater bin. You have, is somebody getting it? Henceforth, you know him and you have seen him. Who did they see? They saw Jesus. Sie haben Jesus gesehen. Amen. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? Oh, Daddy, show us the Father, show us God. Zeig uns Gott. And Jesus said, I've been so long with you, and you don't know me. Ich bin schon so lange bei euch und dennoch habt ihr mich nicht erkannt. Philipp, I am the Father. Er sagt Philippus, dass er der Vater ist. Praise the Lord. Halleluja. And hast yet hast thou not know me, Philip? He that has seen me has seen the Father. And now say thou, then show us the Father. Ah, Daddy, we need. Oh, Daddy. Praise the Lord. Hallelujah. The flesh. Das the five senses is confusing. Die fünf Sinne verwirren uns. If your focus is in five Wenn dein Fokus senses, auf den fünf Sinnen liegt, dann wirst du verwirrt sein. Amen. Amen. If you allow the five senses to occupy Wenn your mind, du zulässt, dass die fünf Sinne deine Gedanken if you want to dann wirst du verwirrt sein, du Entscheidungen treffen musst. Lass du das Christus in deinen Gedanken. Lass du das Jesus in deine Gedanken. Dass dein Motiv Jesus ist. Deshalb entscheide ich mich für diesen Job. Weil es mich nicht von Gottes Haus abhalten wird. Es wird mich nicht von dem Haus Gottes abhalten. Amen. Take me away from the house of God. Es wird mich nicht wegnehmen von dem Haus Amen. Gottes. Amen. You see, I value the assembly of believers. Ich schätze die Treffen der Gläubigen. What Jesus want me to value? Das, he did Jesus not tell möchte. Me to value my job. Er hat gesagt, ich soll meinen Job wertschätzen. This is the nature of it. He said, value the assembly of believers. Sondern ich soll die Treffen der Gläubigen wertschätzen. He told us what we are to value. Praise the Lord. Halleluja. Even the Bible studies. Selbst die Bibel What will not take me away from there? Was mich nicht davon wegnimmt. Amen. Amen. I even gone there because I value him so much. Ich schätze Christus wert, deswegen schätze ich auch diese Termine wert. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. You know Mercy here. Meine Tochter hier beispielsweise. For example. In their place of work. Auf der Arbeit. You know, on Sunday sometimes they will pay more to them. Gibt es verkaufsoffene Sonntage und da bezahlt man den Bonus. Da kriegt man viele Extras, aber Gottes Haus ist hier wichtiger als irgendwelche Extras. Praise the Lord. Halleluja. Gottes Haus ist hier wichtiger. Gott kann mehr zahlen any boss. Als irgendein Chef. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Himmel. Amen. Abraham was not confused to choose the Father's. Abraham war nicht verwirrt. No, to choose between the Father's land and the Word of God. Um zwischen seinem Land und Gottes Wort zu entscheiden. His Father's land. Das Land seines Vaters. To choose between. Today we say I'm confused. Heute werden wir verwirrt. I don't know what is happening. Ich weiß nicht, was ich tun soll. What am I going to do? Was, wofür soll ich God said I should go. Gott hat gesagt, and ich soll this gehen. Is my inheritance. Aber es ist mein Erbe. This house belongs to me. Everything here belongs to me. My father died and left everything for me. Mein Vater hat alles zurückgelassen. What am I going to do? Was soll ich tun? For Abraham, there was no what am I going to do. Aber für Abraham gab es kein, was soll ich tun? Er wusste, was er zu tun hat. Because his mind, his weil seine Gedanken, sein Herz, waren umgeben von Gott. If you allow him to wenn du zulässt, dass er dein Herz umgibt, dann wirst du wissen, wofür du dich entscheiden musst. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, Abraham, when God said go. Als Gott gesagt hat, er soll gehen. You see, he did not even know where he was going to. Wusste er nicht, wohin er gehen soll. Is it is even better or worse than where he was. Ob es besser oder schlechter war als der Ort. Town. Amen. Von dem er gehen soll. Amen. Amen. He doesn't know which is even better. Er wusste nicht mal, was besser sein. You know, today we want to know which is better. Heute wollen wir wissen, welches Land besser ist. We want to know which one is better. Welches Land hat mehr Vorteile, bevor wir gehen? You know, things attract us to Dinge, go to land. Faszinieren uns über Länder und deswegen know, entscheiden wir uns dafür. I don't go to Africa, I just see how they are living there. The benefits, I can just count it. Count your blessings. Count the blessings and name them one by one. I just count them and I say I want to go there. That's not enough reason for you to go there. Ich gehe in ein Land und sehe alle Vorteile und alle Pluspunkte in diesem Land und es gibt mehr was dafür als dagegen. Your mother might be there. Everything might be there. This might be there. Money might be there. House might be there. Everything might be there. There is Jesus there for you. Aber ist Jesus da? Amen. Amen. Choose where Jesus is. Entscheide dich für den Ort, an dem Jesus ist. Amen. Amen. You know, some of us will because of work, we pass from one city to another. Einige von uns wegen einem Arbeitsplatz ziehen wir von einer Stadt zur anderen. We cannot pass because of Jesus from one place to the other. Wegen Jesus to be close to that very place. Damit wir näher we cannot do that. Das machen wir nicht. Amen. Is it a job? Because aber wenn es ein Arbeitsplatz money. Ist, dann lohnt you sich pack. Das, weil es Geld gibt. Und dann zieht man um. That will tell you where your heart das zeigt is. Dir, wo dein Herz that will tell you what you value. Was du wertschätzt in deinem Leben. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. He was not also confused. That's Abraham. Abraham war nicht verwirrt. To choose to give his son Isaac to God. Ob er seinen Sohn Isaac geben soll oder nicht. Hey, so God said I should sacrifice my son. Gott hat gesagt, ich soll meinen Sohn opfern. Der Sohn, für den ich auf den ich 20 Jahre mehr als 20 Jahre gewartet habe. Er wird ins Internet gehen und gucken, ob sowas schon mal passiert ist. Hat jemand schon mal seinen Sohn geopfert für Gott? Have you ever heard it? Ist sowas schon mal passiert? We put it in Google. People will be girls, sorry. They will be, you know. We announce it. Und er wird es sogar darüber this is what I heard. Das posten this is und sagen, ist das von Gott oder nicht? Und viele Leute würden sagen, nee, verweigere das. Das ist he was not confused. Aber er war nicht verwirrt. He knows the voice of God. Er hat die Stimme Gottes Amen. Erkannt. He knows the voice er kennt of die God. Stimme Gottes. It might be very tough, but he knows the voice of auch wenn of es schwierig ist, hat er die Stimme Gottes erkannt. Learn to know the voice of lerne your die father. Stimme deines Vaters zu erkennen. Amen. Learn to know the voice of your father. Lerne die Stimme deines Vaters he zu erkennen. He was not confused to choose to give his son to Isaac. To give Isaac to God, or to keep to choose between. I keep my son away and I give him. He was not confused. Er war nicht verwirrt, ob er seinen Sohn geben soll oder nicht. The problem is where is our heart? Das Problem ist, wo ist unser Herz? What is our motive? Was sind unsere Motive? What do we value? Was schätzen wir wert? Amen. Amen. You know we can say it. Is it really from coming from our heart? Wir können es sagen, aber kommt es wirklich von unserem Herzen, dass unser Herz ihm gehört? Amen. Amen. Matthew 6:21. Go there, please. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 6:21. Matthäus 6:21. He said, for where your treasure is, there will your heart be also. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Where your treasure is, wo euer Schatz your ist, heart will be there. Da wird auch euer Herz sein. You know, we wonder why our heart is not in the house of God. Wir machen uns Gedanken, weshalb, oder wir wundern uns, weshalb unser Herz nicht im Haus Gottes ist. You know, our treasure is not even there. Unser Schatz ist auch nicht da. It's like, for example, John. Wie Jean-Claude zum Beispiel. My son here. Not one cent in the house of God. Kein einziger you Cent. You wonder why your heart is not even there. Wundert man sich, weshalb unser Herz nicht da ist im Haus Gottes. Praise the Lord. Halleluja. You know where your treasure is. Dort, wo your dein Schatz heart will ist, wird auch dein Herz sein. It's Jesus that said it. I wrote it there. Jesus hat es gesagt. Amen. Where your treasure dort, is. Dein Schatz ist. There is your money. Where your money Geld. Is, your heart will wo be there. You know, something is happening in Sparkasse. Wenn etwas bei der Sparkasse passiert. If something is happening there. If I don't have account there, I don't even wenn ich da kein Konto habe, dann ist mir das egal. But if I have million there. Aber wenn ich da eine Million hey, habe. What is happening? We want to hear the news, to look at everywhere. Wenn what is wichtig. Happening? Please let me know, because my treasure was da in dieser Bank passiert, weil mein Schatz auf dieser Bank ist. If your treasure is in the house of God, wenn dein Schatz im Haus Gottes ist, dann wird auch dein Herz da sein. If your treasure is in Christ, in wenn dein Christ's kingdom, Schatz your heart im Königreich von Christus ist, dann wird auch dein Herz da sein. Amen. Don't wonder. Don't you know people wonder? I don't know why. You know. Du weißt, you know where your heart is. Du weißt, wo dein Herz liegt. Praise the Lord. Halleluja. I don't want to be calling you, but the Holy Spirit says, call me. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Where is your heart? What's on the heart? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Allow your heart to be in the house of God. Lass uns dein Herz im Haus Gottes. I'm not saying it because you come here, you are in this church. Ich sage das nicht, weil du hier in dieser Gemeinde bist. Egal welcher Gemeinde du bist, lass zu, dass dein Herz Christus ist. You don't bless the house of God because you go there. Du segnest das Haus Gottes nicht, weil you du dahin bless gehst. The house of God because you are a child of God. Du segnest das Haus Gottes, weil du ein Kind Gottes bist. I don't know if somebody's understanding. Again, when I was not even going to church, I was still blessing the house of God. Obwohl ich nicht in ein Haus Gottes gegangen bin, habe ich dennoch das Haus Gottes gesegnet. Amen. So you don't bless the house of God because you go there. You bless the house of God because that is your family. Weil das Christ deine Familie is ist. He is the provider of everything you have. Amen. Er ist der Versorger von allem, was du hast. You are a child of God. Du bist ein Kind Gottes. Amen. Praise the Lord. Again, Mary was not confused. Maria war nicht verwirrt. Mary was not confused. That victory is not coming from man, but from the Holy Spirit. Dieser Sieg kommt nicht von Menschen, sondern vom Heiligen Geist. Whatever he wants you to do is not coming from man, Daddy, but from the Holy Spirit. Sondern vom Heiligen Geist. Amen. He is the worker. Er ist der Arbeiter, er ist derjenige, der das Werk verbringen soll. Just like the Holy Ghost pregnated, he did the conception of Jesus. Amen. Genauso wie der Heilige Geist Jesus in den Schoß von Maria gelegt hat. Amen. Amen. So also, he is the one doing everything for us. So ist er auch derjenige, der alles für uns tut. Amen. Amen. Whatever it is, he wants you to do. Was immer er möchte von uns. He reveal whoever to you. Wenn die irgendjemand offenbart, to make you to be one. Ist er derjenige, der euch zusammenführen it wird. Might be impossible what he vielleicht ist es unmöglich, das, was er dir offenbart. Jesus even said it, that with man it is impossible. Weil Jesus sagt, auch mit den Menschen ist es unmöglich. He said, with God, with him, all things are possible. Aber mit ihm ist Amen. Alles möglich. With man, with the Holy Ghost, all things are possible. Mit dem Heiligen Geist ist alles möglich. With man, it is impossible. Aber mit den Menschen ist es unmöglich. Amen. Amen. Whatever he tell you to do. Was immer er dir sagt, or he is going to tell you to do. Oder was er dir sagen wird. Whatever he's going to do through you. Was immer er durch dich tun wird. You see, oh, he's going to, he want to also do through you. Ja. whatever he wants to do through you, it is going to be the Holy Spirit. Es wird der Heilige Geist sein. That is the doer. Der Macher ist. And not the natural. Und nicht das Natürliche. Amen. You already know the conception of Jesus Christ, of Christ. Die Empfängnis von Jesus Christus. The conception of Christ. Die Empfängnis von Christus. Praise the Lord. Hallelujah. And also the deliverance of the children of Israel. Und auch für die Kinder Israels errettet wurden. That was not the job of any man. Das war kein menschliches Werk. Moses was not enough to save them. Mose war nicht genug, um das zu tun. Moses cannot face Pharaoh without God. Mose hätte dem Pharao nicht gegenüberstehen können ohne Gott. No one can face Pharaoh. Niemand kann dem Pharao gegenüberstehen ohne Gott. You know, God had to transform Moses. Gott musste Mose verwandeln. Exodus. Let me see the place. Praise the Lord. Hallelujah. Exodus. Praise the Lord. Hallelujah. Exodus 7. 2. Mose 7. Blessed. Until you are changed, you can never. Erst wenn du verwandelt bist, kannst du dieses Werk tun. Deswegen ist die Erneuerung der Gedanken so wichtig. Du lässt zu, dass Christus in deinen Gedanken ist. Deswegen kommst du hin, damit deine Gedanken Christus sind. 2. Mose 7, Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt. Und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord said unto Moses, see, I have made thee a God to Pharaoh. It's only God that can do what you are going to do. No, God can das tun, was du tun sollst. You have to be transformed to be able sein, to do in der Lage zu what sein, you are going to das do zu tun, was du da tun musst. This flesh and blood can never Fleisch do it. Flesh and blood können das nicht tun. It means Moses cannot even face Pharaoh without. Das heißt, Mose kann dem Pharao nicht gegenüberstehen ohne. And that's why, whatever he is going to do in your life, was immer er in deinem Leben machen wird, no flesh and blood can do it. Fleisch und Blut kann das nicht tun. Praise the Lord. Hallelujah. You know also again Joseph. Joseph. Become a prime minister in Egypt. Zum Führer no flesh and blood could do that. Das konnte Fleisch und Blut nicht machen. From prison. Vom Gefängnis. To prime minister. Zum Führer. Whatever, you know. And that's why if it is not impossible, you know that it is not God. Wenn es unmöglich ist, dann ist es auch Gott. Wenn es nicht unmöglich ist, ist es nicht Gott. You know, I'm not against education. Ich bin nicht gegen Bildung. Education cannot prove anything in the spirit. Aber ich sage nur, dass Bildung nichts im Geist prüfen kann. You can only prove something in your brain. Es kann nur das in deinem Verstand prüfen. Amen. Your victory is not your dein Sieg ist nicht dein Verstand, it's the sondern die geistliche Welt des Christus Amen. In dir. That's your das ist dein Erfolg. Education is not your victory. Bildung ist nicht dein Erfolg. Don't be educated is not gebildet your victory. Zu sein ist nicht dein Erfolg. To have Christ. Christus to have relationship with Beziehung him, mit to ihm know zu him haben, ihn zu erkennen, das ist dein Erfolg. Amen. Amen. The defeat of Goliath by David. Dass Goliath besiegt worden ist durch, was not natural. Durch David, das war nicht natürlich. Amen. Amen. For David to be able to defeat Goliath. Dass David durch Goliath. It's impossible. Das war unmöglich. The whole city, the whole they were all afraid. Alle hatten Angst of vor Goliath. Ihm, vor Goliath. Amen. But only David. Aber nur David. Why? Because of God. Hat sich getraut, weil er Gott hat. If you have God and you are afraid, you don't wenn du have immer noch Angst hast, dann hast du ihn nicht. Oh, Daddy. You know, David was so bold. David war And you know, let us go there. Amen. Mm. Who knows where it is? Who knows? Who can help us there? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. First Samuel. Thank you, Shanti. I know you are my children. They know the Bible very well. First Samuel 17. Erster Samuel 17. Oh, Daddy. You know, everybody afraid of Goliath. Jeder hat Angst vor Goliath. Even the king. Selbst der König. The natural king. Der natürliche König. Afraid of Goliath. Angst vor Goliath. Not David. Aber nicht David. You read here. You not be afraid of anything. Du weißt, please, hast du keine Angst. You know that one with Christ is majority. Und siehst du, dass wer mit Christus ist, ist eine Mehrzahl. Don't be afraid of what is coming. Keine Angst vor dem, was instead, kommt. Instead, be rejoicing for the testimony. Freu dich über das Zeugnis. Amen. Amen. Let them be rejoicing that this is going to be a great testimony. Amen. His sicknesses and diseases come. Amen. Instead of being afraid of that problem or that Problem. Sicknesses and diseases, be rejoicing for the great testimony. In dem Zeugnis, was kommen wird. Amen. Amen. Whatever is coming, whatever Satan throws at you, instead of you to be afraid, ich hatte Angst zu haben. Just start rejoicing and be preparing for the testimony. Uns vorbereiten für das Zeugnis. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Here is very, very interesting. If you can read it and understand it. Proverbs 21. For 17. Israel and the Philistines have put the battle in array. 21. Army against army. And David left his carriage in the hand of the keeper of the carriage and ran into the army and came and saluted his brethren. You know, he was a small boy. Er war ein kleiner Junge. You know, David was the smallest. David war der Jüngste. The youngest. If you go to that same chapter and read from 12, let us read from 12. Read 1 12 Samuel 12. 12 to 14. 12 bis 14. Chapter 17, 12 to 14. Look at it. Now David was the son of the Ephrathite, the Bethlehem Judah. Whose name was Jesse, and he had 8 sons, and the man went among them for an old man in the days of Saul. And the 3 elder sons of Jesse went and followed Saul to the battle. The three elder ones, you understand it? Mm-hmm. And the names of the 3 sons that went to the battle were Eliab, the firstborn, and the next was Abinadab, and the third was Shammah. And David was the youngest, verse 14, and the 3 oldest followed Saul. For you to know the position of David, amen? Mm-hmm. He was the youngest. David was the youngest in the family. Then in verse 22, 22. And David left his carriage. You know, because he was young, he cannot go there. Amen. Weil halt jung war, konnte nicht aufs Schlachtfeld, aber er ist dennoch hingegangen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, we are always at the right place at the right time for the Lord. Wir sind immer zur rechten Zeit am rechten Ort für always den Herrn. Always there. Immer da. Amen. If you are not there, you will be there. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And David left his carriage in the hand of the keeper and the carriage, and ran into the army, and came and saluted his brethren. And he talked, verse 23, with them. Behold, there came up the champion, the Philistine of Gad, Goliath by name, out of the armies of the Philistine, and spake according to the same words. And David heard them. You know, I don't know what you hear. ich weiß nicht, was du hörst. What do you always hear? Was hörst du immer? That is different from what Jesus always was anders ist als das, was Jesus dir sagt. Es ist ein Lügner. Amen. Amen. What do you hear that is different? Was hörst du from an? What your father always was anders ist als das, was dein Vater zu dir sagt. You know, he can reveal a lot. You know, Satan can reveal a lot of things. Der Teufel kann vieles sagen. You see, don't hear him. Aber hör nicht auf you ihn. See, hear your father, hör auf deinen Vater. Is somebody getting it? David has something. David hat etwas gehört. So also we hear things today. Genauso hören wir auch Sachen. That is so different. Die anders sind amen. Als Gottes Wort. That we never obey. Aber wir folgen dieser Stimme so nicht. The voice of stranger, they will not obey. Der Stimme des Fremden gehorchen wir nicht. Meine Schafe hören meine amen. Stimme. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And verse 24. 24. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him, and were so afraid. Everybody afraid. Jeder hatte Angst. And the men of Israel said, have you seen this man that has come up surely to defy Israel? Is he come up? And it shall be that the man who killed him, the king will enrich him with great riches and will give him his daughter and make his father's house free in Israel. And David spoke to the men that stood by him, saying, what shall be done to the man that killed this Philistine and take away the reproach from Israel? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. From Israel. For who is this uncircumcised Philistine? You see, uncircumcised. That's somebody that don't have covenant with the Almighty. Jemand, der kein Bündnis hat mit dem lebendigen Gott. Who is this uncircumcised? Somebody that don't have. You know, you have covenant with Jesus. Wir haben ein Bündnis mit Jesus. You know, if you sometimes you might even sign, he will not sign. Manchmal unterschreibt er Dinge, aber du unterschreibst sie nicht. Signed, amen. Erst wenn es unterschreibt. The flesh can be moving, can be walking, it's almost getting up. But Jesus is always seated. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said he uncircumcised Philistine that he should defy the army of the living God. You know, David, he understood who the living God is. David hat verstanden, wer der lebendige Gott ist. He knows the power of the living God. Gott ist. Er kennt die Kraft des lebendigen Gottes. He knows who he is. Er weiß, wer er ist. Is somebody getting it? That's why it's so good to know your identity. Deswegen ist es wichtig, dass du deine Identität kennst. Know who you are. And the people answered after him after this manner, saying, so shall it be done to the man that killed him. Verse 28. Big brothers. You see, big brothers. Verse 28. And Eliab, his elder brother, heard when he spake unto the men. And Eliab's anger was kindled against David. And he said, why comest thou down, Tita? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the naughtiness of your heart. Does he really know David? Kennt er David wirklich? He does not know David. Er kannte David nicht. Amen. You know, people can speak like that to you today. Leute können auch zu dir sprechen. Just like that. For thou art come down, that thou mightest see the battle. And David said, verse 29, what have I now done? Is there not a cause? What have I now done? What did I do again? Was habe ich schon wieder gemacht? What did I do? You know, big brother we want to show is the big der große Bruder will zeigen, dass er der große amen. Bruder ist. Let it be Christ alone. Lass du das Christus alleine. Dessen Stimme du hörst, nicht irgendein großer Bruder, der vom Teufel kommt. Oder der nur vom Teufel spricht. Amen. Whoever, you see, don't allow it to be Christ's word alone. Lass du das Gottes Wort. Not any mother or father. Von irgendeinem that anderen Christ Menschen. Never speak true, but he always allows Satan to speak true. Der immer eine Marionette ist für den Teufel. His sister, that you hear is, you know, don't hear their voice. Hör nicht auf if ihre you Stimme. Hear their voice, wenn du ihre Stimme hörst, wirst du Gott verpassen. Hear the voice of Christ. Auf die Stimme von Christus. Amen. Satan will speak through them. Der Teufel wird durch dich sprechen. Amen. I thank God for David. Ich danke Gott für David hier. And he turned, verse 30. David turned. David hat sich umgedreht, weggewandt von dieser Schwester, weggewandt von dem Vater, von seinem Bruder, von seinem Bruder. Wir haben keine Zeit, die wir diesen Leuten geben sollten. Wir müssen uns abwenden von diesen Leuten. Toward another, and spake after the same manner. And the people answered him again after the former manner. And when the words were heard, which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. Praise the Lord. Hallelujah. Learn to speak his word. Lerne sein Wort zu sprechen. The king was not there. Der König war nicht da. Aber sie haben diese Worte genommen und es dem König erzählt. Was immer du sagst, ist wichtig. Was du sprichst, ist wichtig. Sprich Christus. In jedem Wettbewerb, in jeder Entscheidung, sprich Christus. Don't miss the opportunity. Verpasse die Gelegenheit nicht. Don't miss any opportunity. Verpasse keine Gelegenheit. To promote Christ. Um Christus zu fördern. Stop promoting the flesh. Hör auf das Fleisch zu promoten. Go after Christ. Sei hinter Christus her, nicht hinter dem Fleisch. Du wirst ihn auch genießen. Praise the Lord. Halleluja. They might hate you. Vielleicht hassen sie dich. They might reject you. Und verweigern dich. They might even laugh at you. Und lachen they dich might even shame you. Und beschämen dich. You know, heaven is rejoicing. Aber der Himmel freut sich. somebody has chosen us. Heaven rejoices. Der Himmel freut sich. Amen. Amen. They are dancing before the Lord and saying, your son, your daughter did not reject you, did not forsake you, in spite of all the people. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 32. And then he said to Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. And Saul said to David, thou art not able to go against the Philistine. Are you seeing it? Mm-hmm. To fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from youth. You know, they are walking by experience. Sie arbeiten durch Erfahrung. They are walking by experience. Die arbeiten durch Erfahrung. This man had been a man of war. Dieser Mann war ein Kriegsherr. You have experience. Er hat Erfahrung, aber was hast du? Nichts. David was not going there by himself. David ist nicht selbst dahin gegangen, sondern durch den Herrn. Is somebody getting it? That man was going there by the experience. That's Goliath. Don't walk by experience. Sie sollten nicht durch Erfahrung leben, sondern durch Christus leben. Praise the Lord. Halleluja. You know, there was time ago, years ago, the Lord, something happened to us that was bad experience. Vor vielen Jahren ist etwas passiert, was man schlechte Erfahrung nennen kann. And when the Lord now sent us to go again, weil der Herr uns das gesagt hat, dass wir es wieder machen sollen, haben wir es nicht gemacht, weil wir durch Erfahrung uns geleitet haben, anstatt durch das, was Christus sagt. Amen. But I tried, but it didn't work. Ich habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. I tried, I will go. But my husband said no. Because of what we experienced. Wegen dem, was wir erfahren haben, haben wir das nicht mehr gemacht. We don't walk by experience. Aber wir wandeln nicht durch Erfahrung. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We have to learn to walk. Wir sollten lernen, Christ. Durch Christus zu wandeln. It's very, very important. Das ist sehr wichtig. Amen. Amen. And David said unto Saul, your servant kept his father's sheep. And there came a lion. You know, they want to walk by experience. David is saying, I have experience. David sagt, ich habe Erfahrung. You want to walk by experience. Wenn du durch Erfahrung dich leiten lassen willst. Let me tell you. You erzähl ich dir von Erfahrung. You know, somebody came to Jesus with love. Jemand kam mit dem Gesetz zu Jesus und Jesus hat mit dem Gesetz geantwortet. Der gute Meister war er. Hat gefragt, was er tun soll, um das Königreich Gottes zu erben. Er hat gefragt, was soll er tun, und das ist Gesetz. Aber das, was Jesus getan hat, das ist Gnade. did for us. Er hat nicht gefragt, was hat Jesus für mich getan, sondern er hat gefragt, was kann ich tun. Und Jesus hat dann im Gesetz geantwortet. Amen. Das shall not do this. Das shall not do that. Er soll diese ganzen Gebote halten und das tun. He thought he obey all. Und er hat gedacht, dass er das alles schon befolgt hat. Und Jesus hat dann gesagt, okay, das Kleinste, das Geringste, hast du das befolgt? Und er hat gesagt, nein, das habe ich nicht. Er konnte es nicht. Halleluja. Look at what David said, verse 34. 34. And then he said unto Saul, your servant kept his father's sheep. And there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went out after him, and smote him, and delivered it out of the mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. You know, the Lord was preparing David beforehand. Der Herr hat David vorbereitet. Preparing David. Hat ihn vorbereitet. Damit er mutig ist. He bold like lion. Mutig ist wie ein Löwe. Amen. He was preparing. He prepared David. Er hat David vorbereitet mit etwas. Not to be afraid of anything. Dass er keine Angst hat für irgendetwas. Is somebody getting it? Your servant slew both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he had defied the army of the living God. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Praise the Lord. Yeah. 3:38. Amen. Amen. And Saul look at Saul armed David with his armor. Don't use fake armor. Nutze keine falsche Rüstung. Don't use, you know, fake armor. Eine falsche Rüstung. Es gibt falsche Rüstungen. Unforgiveness, bitterness. Unvergebenheit, Bitterkeit, Hass. People is fake armor. Leute zu hassen ist eine falsche Rüstung. You don't hate people, you love people. Du liebst Leute. Amen. Then you hate Satan. Und hast den Teufel. You hate sicknesses and du hast Krankheiten. You hate Satan trying coming to steal, to kill and to destroy. Und seine Werke. Amen. You see here, the armor that did not work for the king. The king is giving it to David to work for David. Diese Rüstung, die der König selbst nicht nutzen möchte, um gegen Goliath zu kämpfen, die bietet er jetzt David an. Wenn die Rüstung so toll ist, wie sollen denn alle Angst? Soll doch irgendjemand die Rüstung anziehen und kämpfen? Aber David, ihm war bewusst, dass diese Rüstung nicht für ihn ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. David was able to see it. David war in der Lage, das zu sehen. And so armed David with the armor, and he kept an helmet of brass upon his head. Also, he armed him with the coat of mail. The Lord is our protection. Der Herr ist unser Schutz. And not the clothes we wear. Und nicht die Kleidung, die wir tragen. You see what he gave to David to go and fight. To go and, you know, you cover everybody. You cover all part of your body. Bereich deines Körpers versuchst du zu rüsten mit deinen eigenen, deiner eigenen Rüstung, aber der Herr ist dein Schutz. You know, that baby that was killed in the room, das Baby, was getötet did worden not travel, ist, did not take place. Es ist nicht verreist. Did not, you know, es ist einfach zu Hause gestorben. At all. Just like that. Einfach so. And David gathered his sword upon his armor, and he assayed to go, for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with these, for I have not proved them. And David put them off him. Prove whatever weapon you are using. Prüfe die Rüstung, die du benutzt. Prüfe die Waffen, die du benutzt. Prüfe deine Gedanken. Wenn du dich entscheiden musst zwischen zwei Sachen, prüfe deine Gedanken, ob du Christus gerade wertschätzt daran ist. Prüfe dein Herz. Ist es Christus, den ich verherrlichen will, oder mich selbst? Schätze ich wirklich ihn wert? Wenn er nicht derjenige ist, den ich wertschätze, dann geh nicht dahin. Amen. That alone we das have allein to zeigt dir zu entscheiden, body. Wo du hingehen sollst und nicht. Erst wenn es er ist, wenn du ihn siehst, wenn du dich für ihn entscheidest. Praise the Lord. Halleluja. And if you read it, you know, David, you know, just a stone. Nur ein Stein hat gereicht. Just a stone. Nur ein Stein. You know, David threw the stone, but the Holy Spirit took it to the head. David hat diesen Stein geschmissen, aber es ist der Heilige Geist, der ihn genau dahin platziert hat, wo er töten sollte. If you look at the body of, increase the speed. Increase the speed very high. You hat ihn auch beschleunigt. The whole body of Goliath was covered. Goliath war von war bis auf die Zähne sozusagen gerüstet, bewaffnet. You know, nur seine Stirn war offen. The Holy Spirit. Du kannst vor dem Heiligen Geist nichts he verbergen. Direct to where? Er hat diesen Stein genommen und direkt dahin gebracht, wo die Rüstung nicht war. Selbst wenn es gerüstet ist, er öffnet und trifft just a stone. Nur ein Stein. Brother Goliath. Hat Goliath zu Fall gebracht. You know, you don't have problem. Wir haben kein Problem. Our children, you don't have any Gott, wir haben keine Probleme. Amen. Amen. The Lord in you is bigger than der Herr in dir ist größer als alles, was du durchmachst. Vertrau ihm. Just trust him like vertrau David, ihm, trust so wie David ihm you vertraut know, David, hat. It was risky what he was doing. Es war riskant, was we don't David want gemacht risky. Hat. Es war riskant, dahin zu gehen. We don't want any, aber wir wollen any nichts, was riskant risky. Ist. It's too risky. It's too risky. Es ist zu gefährlich. Es wird zu gefährlich sein. Niemand will sich dieser Gefahr aussetzen. Aber David, ihm war diese Gefahr egal. Er war fokussiert auf Gott. You know, God will tell us do things. Gott sagt uns, tu Dinge, aber wir schauen auf die Risiken. Aber wir müssen uns sicher sein. Wir haben so viele Versprechen, die uns rüsten, die uns stark machen, die uns erkennen lassen, dass wir vorbereitet sind. You know, if I speak with you with my mouth, wenn ich mit meinem Mund zu dir spreche answer, und du das nicht antwortest und das nicht hörst, wie soll ich dann zu dir sprechen? Amen. Maybe people will understand that land, the language of that place, of that side. Amen. You know, the word of God, the voice of the word. Die Stimme Gottes. Christ's word is his voice. Ist sein Wort. It is his promises. Das ist sein Versprechen, das ist sein Wort, das ist sein Christ's die Wahrheit. Word. Das Wort von Christus. Amen. Amen. The word that I speak unto you, they are spirit, they are life. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist his und Leben. Word is not flesh sein and blood. Wort ist nicht Fleisch und Blut. And that's why it can give life to whatever is dead. Deswegen kann es dem, was tot ist, Leben is somebody schenken. Getting it? Amen. Amen. David did not even have that. Und David hatte dieses Versprechen nicht, aber er hat geglaubt. What he have was belief. Was er hatte, war Glauben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He was not confused. Er war nicht verwirrt. Am I told you, am I to put on whatever, the garment or whatever armor? He was soll not ich die Rüstung tragen oder nicht? Das hat ihn nicht verwirrt. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, when God told Paul to go and teach the Gentiles, als he Gott was not confused. Zu Paulus gesagt hat, dass er zu I den don't know anything about it. Heiden gehen soll und dort predigen soll, hat es einfach gemacht. Er war nicht verwirrt und hat gesagt, was soll ich denn Peter sagen? To the Jews, oder als er Petrus no zu den Juden geschickt hat, da war auch keine Verwirrung. Why? Because it is not you that is teaching, weil nicht the du only that is going to lehrst, preach. Sondern es ist der Heilige Geist, der das Werk durch dich tun and wird. That's why you are never to be confused in sie whatever decision you take. Nicht verwirrt sein, wenn wir Entscheidungen treffen. Is somebody understanding? Praise the Lord. Halleluja. To be confused is very easy. Verwirrt zu sein ist einfach. You choose to be confused. Du entscheidest, verwirrt zu sein. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Again, example. Mercy. Nochmal als Beispiel meine Tochter. Amen. She just chose to follow Christ. Sie hat sich einfach entschieden, Christus and zu folgen. And not hear the voice of the working place. Und nicht der Stimme vom Arbeitsplatz zu gehorchen. The voice of the money. Der Stimme vom you Geld zu gehorchen. Hear the Leute of the money. Hören that die money Stimme is vom Geld. Das Geld ist groß. Money have voice. Das Geld that hat Stimme. Money will be singing samba until your ear. Das Geld you wird singen. You hear Jesus again. Und du wirst Jesus until wieder hören. You, until you get there. And do it and see the money with you. I thank God she did not listen to the music of any morning. Und ich danke Gott, dass sie dieser Stimme nicht gehorcht hat. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. A lot of us are also double-minded. Viele von uns sind auch unentschlossen. Amen. Amen. We don't know what to choose. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. See, a double-minded person cannot get anything from the Lord. Aber wenn wir unentschlossen sind, können wir nichts vom Herrn empfangen. Okay. Hm? 1 hour behind. Ach so, okay. I'm already counting one. Yeah. I said, okay. Praise the Lord. Hallelujah. You know how we have to count. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. A double-minded man cannot see, cannot receive any good in James, the book of James, James 1. Amen. Jakobus 1. Praise the Lord. Hallelujah. Papa, thank you, sir, for telling us. I said, hey, so fast. James. One. Jakobus 1. From verse 2. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Jakobus 1, Vers 2. No wonder. He said, count it all joy when you fall into diverse temptations. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Oh, Daddy, thank you. You see, it is an honor for Satan to even fight you. Es ist eine Ehre, dass der Teufel dich bekämpft. It is an honor for Satan to hate you. Es ist eine Ehre, dass der Teufel dich hasst. Amen. It means you are opposite. Das heißt, du bist ein Feind von ihm. Amen. Amen. It is an honor. Es ist eine Ehre. Even when things are not even working. Wenn Dinge nicht funktionieren. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Ah. He said, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this that your trying of your faith, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entirely wanting nothing. Praise the Lord. Hallelujah. How to be patient, how to exercise that patience. You know, Christ's patience is one of the fruit of the Spirit. Die Geduld von Christus ist eine Frucht des Geistes. Galatians 5, 22 and 23. Amen. Amen. It's one of the fruit of the Spirit. Es ist eine Frucht des Geistes. And you exercise it. Und die müssen wir trainieren. How you exercise it is believing you don't need anything. Trainieren, indem wir glauben und verstehen, dass wir nichts brauchen außer Amen. Jesus. It is not believing is coming. Nicht glauben, dass irgendwas auf dem Weg you ist. Believe you have it. Sondern glauben, dass wir schon alles haben, wegen Christus. If any of you lack wisdom, verse 5, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Christ is our wisdom. Christus ist unsere Weisheit. It's not the wisdom of this world. Es ist nicht die Weisheit dieser Welt. You see, here it's not talking about the natural wisdom. Hier geht es nicht um die natürliche Weisheit. No, the natural wisdom is different from Christ's wisdom. Die natürliche Weisheit ist anders als die Weisheit Amen. Von Christus. If you go to 1 Corinthians 1, put something here, quickly go there so that we see. 1. Korinther. Here the Bible talk about the natural wisdom. Amen. Amen. First Corinthians 1, verse 19. 1 Corinthians 1, verse 19. It says, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to naught the understanding of the prudent. You see it? Amen? Mm-hmm. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolishness the wisdom of this world? You see it? The wisdom of this world is foolishness. Die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Don't go by it. Und da verlassen wir uns nicht leiten. That's why common sense. You don't walk by common sense. Deswegen lassen wir uns nicht von Logik leiten. You don't walk by the wisdom of this world. Nach der Weisheit dieser Welt. By Christ. Christ is our sondern Christus ist unsere Weisheit. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Oh, Daddy, let me leave. Look at verse 30 of it. Vers 30. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom. Do you see it? Christ is your wisdom. Christ ist unsere Weisheit. Amen. Amen. And righteousness and sanctification and redemption. That according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please back to James. Quickly go back. Amen. Jakobus 1. Then in verse 7, he said, for let not that man. Oh, okay. Okay. From verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, not in wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Verse 7. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Let the brother of the... you see it? Mm-hmm. You cannot receive anything of, from the Lord. Du kannst nichts vom Herrn empfangen. A double-minded man is unstable in all his ways. Mm-hmm. Amen. Amen. We have to pray against that double-minded mind. Wir müssen immer diese Unentschlossenheit, amen, gegen diese Unentschlossenheit today beten. Diese ständige Unentschlossenheit, die ist nicht von Christus. Christus ist der gleiche gestern, heute und für immer. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you are in the flesh, wenn du im Fleisch bist, wirst du verwirrt sein, nicht wissen, wofür du dich entscheiden sollst. If you are in the flesh, wenn du im Fleisch bist, wirst du nicht wissen, learn to was du wählen sollst. To live in the spirit. Aber lerne im Geist zu leben. The spirit help you to choose. Der Geist hilft dir zu, amen, entscheiden. That's how you are able to choose. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You cannot choose God with the natural wisdom. Wir können uns für Gott nicht mit unserem Verstand entscheiden. It's talking about the first Corinthians again. Es geht wieder chapter 1. 1. Amen. Amen. From 18 to the end. 18 bis zum Ende. He said you cannot choose God with your natural wisdom. Mit deiner Weisheit wirst du dich für Gott nicht entscheiden. Du wirst ihn verweigern. Because God doesn't make any sense. Denn Gott macht keinen Sinn. Amen. Amen. And that's why scientists they reject him today. Deswegen Wissenschaftler verweigern ihn. They never talk anything about the spirit. Das Geistliche sehen sie nicht. They are just after the flesh. Sie sind hinter dem Fleisch her. Amen. Amen. You cannot choose God with the wisdom of this world. Du kannst dich für Gott nicht entscheiden mit der Weisheit dieser Welt. Go back to 1 Corinthians. Amen. 1 Corinthians 1 again. Amen. 1 Corinthians 1. Let me quickly show you something there. Praise the Lord. Hallelujah. 21. 21. Are we there? It says, for after that, in the wisdom of God, the world by wisdom know not God. With the wisdom of this world, you can never know God. Mit der Weisheit dieser Welt kannst du Gott nicht erkennen. You need Christ to know du brauchst Christus, um Christus zu erkennen. You need God to know God. Du brauchst Gott, um Gott zu erkennen. You need the Holy Ghost to know du brauchst den Heiligen Geist, um Gott zu erkennen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom know not God. He pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. You know, they call it foolishness. Sie nennen es Dummheit. They call your preaching foolishness. Denn Predigen nennen sie Dummheit. They make fun of you. They laugh at you when you are preaching. Wenn du predigst. And you know, when you just go, when you be talking, when you just go, they just, all of them, they start laughing. Und sie machen sich darüber lustig, hinter deinem Rücken. They call it foolishness. Sie nennen es Dummheit. That he said by the foolishness of preaching to save them that believe. For the Jews require a sign, and the Greeks seek their wisdom. Seek after wisdom, a natural wisdom. But we preach Christ crucified unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. Mm-hmm. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God. Praise the Lord. Halleluja. Christ the power of God. Christus die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes. Amen. Amen. Because the foolishness of God is wiser than men. And the weakness of God is stronger than men. Praise the Lord. Amen. If you are even weak, you are wenn du schwach bist, bist du stärker als sie. If you are even foolish, you are stronger than them. Bist du klüger als sie. For you see your calling, brethren. How that not many wise men after the flesh, nor many mighty, not many noble are called. But God hath chosen the foolish things of this world. I am one of them. Und ich bin einer davon, das Törichte der Welt. Ich gehöre dazu. Ein niemand. You know, no name to not know his name. Ein niemand. I know his name. Der jetzt my father's name. Christus praise kennt. The Lord. The God has chosen the foolish things of this of the world to confound the wise. And God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. You know, he said you will notice more than your teacher, more than your professor. Wir werden mehr wissen als unsere Lehrer. Amen. Where is that? Let's see, help me to check it the other day. That's Psalm 199. Amen. Psalm. Praise the Lord. 199. Amen. Mm-hmm. Psalm 199. Psalm 199. Praise Jesus. Amen. Let me see. Psalm 119, I suppose. Verse 99. Psalm 119, Vers 99. I have more understanding than all my teachers. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I have more understanding than all my teachers. For your testimony are my meditation. His truth is your testimony. Amen. Amen. His testimony is your meditation. That's what you meditate on both day and night. You don't meditate on what they meditate on. You meditate on Christ. Praise the Lord. I know I have more understanding than all my teachers. All your teachers, including the professor. Daddy, thank you. You know the creator of heaven and earth. Der Schöpfer von Himmel und Erde lebt jetzt in dir. They are not the creator. Sie sind nicht die Schöpfer. It makes you bigger than them. Es macht sie größer als sie. Größer als sie. They might be your teacher. Sie sind vielleicht deine Lehrer. On the outside. Äußerlich but gesehen. You are greater than them. Aber du bist größer als sie. Is somebody getting it? Because he is the creator that even created them. It's inside you. Weil der Schöpfer in dir ist. Can you see how you are greater? Oh, Daddy, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. Back to 1 Corinthians. Yes, Corinthians. Let us read it to the end. 1 to the end. Verse 27 again. But God has chosen the foolish things of this world, of the world, to confound the wise. And God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mine. 1. Korinther 1, Vers 27. That is why I'm qualified today. Deswegen bin ich heute qualifiziert. He qualifies me. Er qualifiziert mich. Amen. Amen. And best things of the world, and things which are despised, God have chosen. Yea, and things which are not, to bring to naught, things that are. That no flesh should glory, should glory in his presence. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's not because of your brain, your education. Nicht wegen deinem Verstand, nur wegen dir selbst, sondern wegen Christus. Amen. You know, the pride of this world brings people down. Der Stolz dieser Welt wird Leute zu Fall bringen, weil Leute auf ihren Verstand vertrauen. Das wird sie zu Fall bringen, aber Jesus hilft Leute, zu Jesus zu führen. Why are you so clever because of Jesus? Ich bin intelligent wegen Jesus. If you have the same Jesus, you will be clever like me. Wenn du Jesus hast, dann wirst du auch intelligent. You cannot change your brain if it is all about your. Aber wenn es nur um dich geht, dann. If it is your brain, you are born. Dein eigenen Verstand geht. To be clever. Amen. They are already born. They cannot be born again. Die Leute können nicht deinen Verstand übernehmen. It breaks them down. Das wird sie deswegen they now see themselves inferior. Und sie sehen sich als schwächer an. Because they are not born. Oder like schlechter you. Oder weniger. Their brain is not like you. Weil sie nicht so einfach. But once it comes to Jesus, aber wenn es um Jesus geht, he exalts, it brings the people out of bondage. Das hilft anderen Menschen, das zieht sie nicht runter, das erniedrigt sie nicht. Deswegen ist es gut, mit Jesus zu prahlen. Wir sollten mit Christus prahlen und nicht mit dem Fleisch prahlen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. What's the last verse? The last verse. Yeah. That's I wanted to read it to the last. You can read it. Write it to the end. Amen. Well, the 1 Corinthians 1:18 to the end. Yeah. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Learn to walk in the Spirit. Lernt im Geist zu leben. Amen. Amen. Walk in the Spirit. Wandelt im Geist. Galatians 5:16-17. Amen. Amen. Galater 5. Galatians 5:16-17. 16 und 17. Learn to walk in the Spirit. Wandelt im Geist. Amen. You know, we were in 1 Corinthians 1 and we read 21. Amen. Amen. We read 21 that said that we were in 1 Corinthians 1:21. You see, it said we cannot walk with the wisdom of this world, you cannot know God. Und da steht, dass wir mit der Weisheit dieser Welt Gott nicht erkennen können. You have to walk in the wisdom of God to know God. Nur mit der Weisheit Gottes können wir Gott erkennen. Amen. Amen. Walk in the Spirit. Wandelt im Geist. That is how we know God. So erkennen wir Gott. Choose the Spirit. Entscheide dich für den Geist. That is how you know God. So how do you walk Gott. In the Spirit? You choose the Spirit. Mm-hmm. And how do you choose the Spirit? Wie entscheidest du dich für den Geist? Amen. Your desire, your value. Deine Wünsche, deine das, was Amen. Du wertschätzt. Is it Christ? Ist es Jesus Christus oder was Spirit. Anderes? Why are you here? Wieso sind wir hier? Is it because of Christ or ist es wegen Christus? You are just here for fun. Oder einfach aus Spaß? Amen. Amen. Christ should be the reason, Christus sollte der Grund sein, das Motiv sein. The first call it says Galatians 5. Galater 5. Verse 15. Verse 16 and 17. 16 und 17. It says, for the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other. You know, if you are going to choose things, wenn du dich entscheiden musst, if you have two jobs, wenn du zwei Stellen hast, you know, let me just give you an example. Please listen. You have two jobs. Wenn du dich you für zwei Stellen entscheiden musst, you know the spirit. You know what the spirit is talking about. Du weißt, was der what you have in your spirit. Geist. What the Lord wants you to value. Will, du weißt, was der Herr it's möchte für dich. Er möchte nicht, dass du auf das Geld schaust. Amen. It's not the money. It's not the benefit there. Oder auf die Vorteile. It is He. Sondern du sollst auf ihn schauen. Amen. Amen. Will it prevent you? Take the house of God away from you. Wird es dir Gottes Haus wegnehmen? You see, your value, your motive. Deine Motive sind sehr wichtig. Amen. Why are you going there? Wieso gehst du dorthin? Some of us we don't care, but eine Gott ist as far as there's a lot of money, egal. Go there. Hauptsache es Amen. Ist genug Geld. That is so wrong. Hauptsache es ist unser Wunschland. Amen. Aber es ist nicht richtig. If we are looking at the two. Und wenn wir uns das anschauen, diese beiden the Sachen, spirit will be fighting the flesh, wird der the Geist flesh das Fleisch bekämpfen, das Fleisch an den Geist. Amen. You are seeing the flesh. The flesh is there is a lot of money. Das Fleisch sagt, da ist viel Geld. It's not far from your house. Es ist nicht weit weg von deinem Amen. Zuhause. They like me there. Man mag mich da. They are very good to me there. Die sind gut they zu are mir. Friendly. Die sind freundlich. The spirit is aber der Geist sagt, dass they don't like you. Don't like you. Da, bei der anderen Stelle the mag man side, dich nicht. The other side, the other job, they don't like you. Sie mögen dich dort the nicht. Money is not even there. Da ist nicht genug Geld. Nothing is working there. Da funktioniert nichts. Amen. Amen. But that very place does not prevent me from going to the house of God. Aber das hält mich nicht davon ab, zum Haus Gottes zu gehen. Amen. Ich kann immer noch zur Gemeinde kommen. For Christ's sake, you choose um Christus willen entscheidest and du dich not choose where there is money. Und nicht da, wo das Geld ist. The love of money is the root of Liebe all zum evil. Geld ist die Wurzel von allem Bösen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. The spirit and the flesh, they der Geist und das Fleisch, sie kämpfen ständig. Amen. Amen. Especially if you are going to choose things. So, besonders wenn du dich für etwas entscheiden musst. You will be seeing the flesh. Du siehst das Fleisch. That the money and everything das Geld und all die Sachen but Vorteile. The spirit will say, aber der Geist Jesus. Sagt, schau auf Jesus. You see, there is fight between them. You don't even das know where to here confusion comes. Und da kommt dann auch die Verwirrung. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. For the spirit lost it against the flesh lost that against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that you cannot do things that you would. But if you be led of the spirit, you are not under the law. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 19 now talk about the fruit. Of the flesh. Amen. Im 19 geht es dann um die Frucht des Fleisches. Praise Jesus. Halleluja. The Lord cannot help you to choose because you refuse to choose him. Der Herr kann dir nicht helfen zu entscheiden, weil du dich nicht für ihn als erstes entschieden hast. How he help you to choose is when you choose him. Er entscheidet für dich. If he is your motive, wenn du dich für, zuerst für ihn entscheidest. If he is your value. Wenn du ihn wertschätzt, so entscheidest du dich für ihn. There's somebody getting it. Amen. Amen. You are confused because you did not choose him. Weil wir uns nicht zuerst für Jesus entschieden haben. Amen. Amen. If you choose him, wenn wir uns für Jesus erstmal entscheiden, choosing him will help you to choose wird uns das helfen, whatever he wants for you. Sich für das zu entscheiden, was er möchte. To choose is so. To choose is so difficult for us because we walk after the flesh. Entscheidungen sind schwierig für uns, weil wir nach dem Fleisch gehen. If you walk according to the spirit, wenn wir nach dem Geist so gehen, simple. Sind Entscheidungen einfach für uns. And whatever he wants for you is going to be done by the Holy Spirit. Was immer er für uns möchte, wird durch den Heiligen Geist passieren. Again, Mary conception. Nochmal die Empfängnis von Maria. How he chose. Wie er sich entschieden hat. He. wie Maria sich für Christus entschieden hat. Praise the Lord. Halleluja. Father, where do you want me to be, to represent you? Vater, wo soll ich mich, wo soll ich dich repräsentieren? Amen. Amen. We stop here. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We will finish, continue from here on.